Hallo, meine Magic Man. Hier ist ja wieder euer Coach Magic. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, wir haben hier wirklich einen heißen Tag heute. Also hier bei uns sind es 32 Grad. Ich habe beide Markisen schon wieder runtergelassen, die andere nur halb runter, damit wir nicht so einen starken Rotschimmer haben, sondern ein relativ gutes Licht, damit man mich gut sehen kann. Und ich denke, ich habe das Licht ganz gut getroffen in der Einstellung. Also ich habe nichts weiter gemacht, als die Markisen hoch und runter gedreht. Ja, also beim Sport war ich heute nicht, war nur heute Morgen joggen um kurz vor 7 bis kurz vor 8 und da hatten wir noch keine 20 Grad, das ging, aber ich habe schon gemerkt, wie die Temperatur dann anstieg und da war die Luft noch einigermaßen frisch, deswegen habe ich nur meinen Lauf heute Morgen gemacht und Gym lasse ich heute komplett ausfallen. Kein Bock, ganz ehrlich, kein Bock, bei 32 Grad möchte ich nicht, weil ich weiß, wie die Luft da steht und die haben ja auch keine Klimaanlage, das heißt, da ist Naturklima, die machen zwar Türen und Fenster und so auf, aber nein, nein, nein, nein, nicht bei den Temperaturen. Ich mache zwar gerne Sport, aber nicht bei 32 Grad. Das Schöne ist hier wirklich jetzt in meinem Rhein-Mittelhaus. Ich wohne ja jetzt, das ist so Hochparterre, wenn ihr so wollt, und ich habe über mir so ein kleines normales Dach. Und da ist ein Dachboden drüber, das ist auch gedämmt. Das heißt hier, ich bin quasi im Erdgeschoss, es ist relativ kühl. Und wenn ich es noch kühler will, habe ich unter mir noch ein Geschoss und habe da ja eine Roomtour gesehen. Verlinke ich auch gerne nochmal für den einen oder anderen, der sie noch nicht gesehen hat, hier am Ende des Videos. Und unten ist es dann wirklich richtig kühl. Das ist dann auch für den Hund, also für Kimber, mal sehr angenehm. Wenn es ihm hier oben dann wirklich zu warm wird, dann geht er auch runter und legt sich unten ins Kühle. Wenn ich mich aber bewege, weil er ist halt, er will halt bei mir sein, dann steht er halt wieder auf, läuft neben mir her und so. Das finde ich dann immer so ein bisschen schade, dass er diese Ruhe nicht hat. Also für ihn, nicht für mich. Also mich stört er nicht. Aber für ihn finde ich es dann schade, dass er diese Ruhe nicht hat, dass er einfach liegen bleibt. Weil ich würde mir wünschen, dass er liegen bleibt und gechillt bleibt. Das kann er aber nicht. Wie gesagt, er will bei mir sein und folgt mir dann. Und dann, wenn ich jetzt aufstehe und gehe, kommt er auch hoch, läuft neben mir her und so. Ist total süß, aber ist natürlich schade, dass er die Ruhe nicht bewahren kann. Für ihn selbst. Ja, Männer, Thema des heutigen Videos ist, kein Mann ist für die Frau langweiliger als der Mann, den sie sicher hat. Und das möchte ich unbedingt mal mit euch teilen. Und das sind so, das ist einfach Informationen, die jedermann wissen sollte und wissen muss, um in der Lage zu sein, die richtigen Entscheidungen für sein Leben zu treffen. Ich möchte euch das mal aufzeigen, wie sich das bei mir im Bekanntenkreis zu. Ist ein Freund von mir passiert. Der war mit seiner Freundin jetzt 7 Jahre zusammen und er hatte einen sehr guten Freund. Der war aus seiner Beziehung raus und war 3 Jahre Single. Und da die schon seit jeher eng miteinander befreundet waren, konnten die natürlich, er und auch seine Freundin, den Werdegang des Freundes aus der Beziehung raus verfolgen. Und wie Männer so sind, wenn sie aus der Beziehung rausgehen, dann werden sie besser, dann werden sie sportlicher, dann werden sie erfolgreicher, dann werden sie gesünder. Da spielt dann alles mit rein. Weniger Stress, die sehen einfach besser aus, die werden cooler. Tja, Ladies, wie kann das sein, dass Single-Männer sich immer so sehr verbessern und in den Beziehungen immer völlig durchflaumen? Wir Männer wissen, woran das liegt. Wenn er stressfrei ist, kann er sich frei entfalten, wenn er die Zeit hat und das Generve nicht mehr an seiner Seite hat. Also wurde der also wirklich toll, wurde ein richtiger Adonis, sah top aus, war top gelaunt, hatte wieder richtig Flow im Leben. Und das hat sie, also seine Freundin von meinem Freund, bemerkt, wie der auf der SMV-Skala nach oben gestiegen ist. Ich will es gar nicht so lang machen, hat am Ende des Tages dazu geführt, dass sie ihren langjährigen Partner, also meinen Freund, verlassen hat, um mit ihm zusammenzuziehen. Das hat sich dann hinter seinem Rücken so angebandelt, sie ist dann ausgezogen bei ihm, hat ihm das dann mitgeteilt, dass es jetzt so ist. Für ihn war das natürlich ein Riesenschock. Er wollte sich den Typen dann auch greifen, also seinen dann jetzt ehemaligen Freund. Und ich hatte ihm gesagt, komm, also ich mit meinem Red Pill-Bewusstsein sage, komm, das ist die ganze Mühe nicht wert. Kümmere dich nur um dich selbst, lass gut sein, sag ich. Die sind beide mit sich selber jetzt gestraft genug. Weil ich sehe das einfach aus einer gehobenen Perspektive, also auch aus der Vogelperspektive, aus der Red Pill-Perspektive. Und er wächst da jetzt auch gerade langsam rein. Und das Interessante daran ist, jetzt sind die beiden zusammen, er ist jetzt übergeblieben. Jetzt wird der sie genommen hat, also sein ehemaliger Freund jetzt, der seine Freundin mitgenommen hat, wird jetzt gerade betaisiert. Das heißt, die wohnen jetzt zusammen, sein Lebensflow geht weg. Er ist jetzt darum bemüht, sie zufriedenzustellen, mit ihr irgendwie Kompromisse zu machen, weil, wie gesagt, die wohnen ja jetzt zusammen. Jetzt muss er sich mit ihrem BS halt den ganzen Tag rumplacken und dementsprechend kommt er nicht mehr regelmäßig zum Sport. Sein Körper wird wieder flaumiger. All diese Dinge, die damit zusammenhängen, sein Cortisol-Stresslevel geht wieder hoch. Das ist ja jetzt auch schon eine geraume Zeit her. Und der andere, der Verlassene, also der Freund von mir, Ja, der geht jetzt wieder regelmäßig ins Gym seit über einem halben Jahr. Der ist braun gebrannt, der ist entspannt, der hat sich ein neues Auto gekauft, der hat seinen Job gewechselt, es läuft sehr gut bei ihm, er verdient gutes Geld. Und ja, dementsprechend, weil er entspannt ist, funktioniert sein Muskelaufbau, seine Erholungszeit. Der ist ja jetzt 34 Jahre alt, so ein bisschen jünger als ich. Und er sieht wieder top aus. Er sieht aus wie ein Sunny Boy. Also er sieht wirklich toll aus, ist auch genauso groß wie ich. Und bei ihm läuft es zurzeit. So, jetzt ist es so. Und jetzt kommt der Hammer. Jetzt haben die beiden noch was zu klären. Die haben zusammen noch verschiedene Verwicklungen, was die mal gemeinsam irgendwie auf die Wege gebracht haben. Ich will da gar nicht im Detail so genau darauf eingehen. Jedenfalls mussten die sich, das ist auch was Rechtliches, die mussten sich da auf jeden Fall nochmal zusammensetzen und etwas auseinanderdividieren. Und da musste auch noch ein Anwalt mit rein, weil das war alles ein bisschen verworren. Wie gesagt, ich will das nicht weiter präzisieren. Ich will da ich will da keine schmutzige Wäsche waschen oder auch nichts Privates ausplaudern. Es geht uns ja um ein anderes Thema und das Thema ist um diese Dynamiken. Jedenfalls hat sie ihm dann erzählt und sie hat dann gesehen, wie er aufgeblüht ist wieder. Und jetzt kommt der Hammer, jetzt fängt sie wieder an, dass sie der Neue, also für den sie ihren ehemaligen Freund jetzt verlassen hat, dass sie den wieder langweilig findet und sie ihren Ex wieder heiß findet, weil der sich so toll gemacht hat. Und der andere, mit dem sie zu Hause jetzt die Kompromisse schließt, für den sie eigentlich ihren Freund verlassen hat, der langweilt sie schon wieder, weil sie den jetzt schon wieder sicher hat. Und jetzt macht sie schon wieder ihrem Ex schöne Augen und würde am liebsten wieder zurück. Männer, es ist verrückt. So findet es tagtäglich hier draußen statt. Und das ist ja auch völlig klar. Also ich habe das, wenn man mal in einer ruhigen Minute darüber nachdenkt. Ich bin ja jetzt auch so. Ich bin ein Mann, der jetzt seinen eigenen Weg geht. Bedeutet, wenn ich ihn jetzt treffe, beispielsweise mit meinem Sportwagen fahre ich da jetzt hin, mit meinem gelben Flitzer, ich bin gut drauf, ich habe gerade Mittagsschlaf gemacht, ich bin entspannt und so weiter. Angenommen, ich würde mich jetzt mit ihm treffen, machen einen lockeren Schnack. So, dann würde ich wieder los wollen. Fahre ich los, weil ich bin frei in meiner Zeiteinteilung. Muss mit niemandem Kompromisse machen und fahre auch nach Hause. So, jetzt würde sie, also wenn jetzt der jeweilige Typ eine Freundin hat, die würde jetzt denken, boah, der Typ ist ja interessant. Der flitzt hier mit seinem Sportwagen, der sieht ja einfach interessant aus. Der lässt sich nichts sagen, der scheint frei zu sein, den find ich toll. So, jetzt versteht die Logik der Frau aber nicht. Also angenommen, sie geht jetzt dann mit ihrem Freund hoch in die Wohnung zum Beispiel und er ist geschafft von dem Tag und legt sich hin. Macht einen Mittagsschlaf. Dann findet sie ihn langweilig. So, denkt über mich nach, wie ich mit meinem Sportwagen weggefahren bin, um die Ecke rum, Beat an, weg bin ich. Und denkt über mich nach und denkt, boah, den findest du spannend. Was sie aber nicht weiß, ich bin auch geschafft vom Tag, ich komme auch zu Hause rein und lege mich ins Bett. Das heißt, ich bin genauso langweilig wie ihr Freund, der zu Hause im Bett liegt. Ich mache ja auch nichts anderes. So, und dann liege ich da und mache einen Mittagsschlaf. Wenn sie neben mir sitzen würde, also wenn sie hier mit in meinem Haus drin wäre, würde sie sehen, dass ich genauso langweilig bin, dann würde ich sie langweilen und ihre Fantasie würde den anderen interessanter finden, der aber auch nicht interessanter ist als ich. So, diese Dynamik muss man begreifen. Das heißt, das weibliche Gehirn findet immer genau das interessanter, was sie nicht sicher hat. Den sie sicher hat, der langweilt sie zu Tode. Genauso wäre das ja bei mir jetzt auch. Ich bin natürlich auch spannend, aber ich bin auch langweilig. Mal sitze ich da 4 Stunden, lese ein Buch. Mal lege ich mich draußen mal auf die Terrasse, dann penne ich auch mal ein und werde von der Sonne wieder wach, weil mir so warm ist. Dann gehe ich duschen, lege mich ins Bett. So, bin völlig geschafft von dem Tag. Dann manchmal chill ich einfach nur 4 Stunden rum. Nichts Besonderes. Wenn mich eine Frau dabei beobachten würde, würde sie mich total langweilig finden. Wenn ich aber an ihr nur vorbeifahre, bin ich spannend. Und deswegen ist für die Frau immer der Mann, den sie sicher hat und mit dem sie dann auch noch zusammenwohnt, das ist der langweiligste Mann, den sie haben kann. Der langweilt sie total. Weil natürlich kann ein Mann sie nicht 24/7 bespaßen. So, wir sind auch geschafft von unserem Tag, wir brauchen unsere Erholungsphasen und so weiter. Gerade bei diesen Temperaturen, da muss ich mich mittags nochmal hinlegen. Da muss ich mich einfach nochmal 2 Stunden hinlegen. Und wenn die Frau das sehen würde, würde sie mich natürlich langweilig finden. So. Und dementsprechend, wenn ich jetzt so ein Bluepiller wäre, der jetzt Emotionen in diese Frau investiert hat, dann würde ich natürlich sehr darunter leiden, wenn diese Frau einen anderen Typen interessanter findet und mich dann sogar für den verlässt. Um mich nachher vielleicht wieder interessanter zu finden, aber das spielt alles erstmal gar keine Rolle. Dieser ganze emotionale Müll, mit dem ich mich dann rumplacken müsste, ist einfach nur Ablenkung und Zeitverschwendung. Und wenn man das erstmal begriffen hat und wenn man die Frauen reden hört, wie sie immer über ihren jeweiligen Partner reden, den sie sicher haben, Vor dem haben sie überhaupt keinen Respekt mehr. Ist aber auch klar, weil diese Nähe, dieses Zusammenleben, jeder Mensch kocht am Ende des Tages nur mit Wasser. Und wenn man sich seine Frau in seinen Kreis gelassen hat, was das Schlimmste ist, was man machen kann, indem man mit einer Frau zusammenzieht, dann sieht sie die Realität. Und dann sieht sie, dass dieser Mann halt auch nur noch mit Wasser kocht. Er ist halt nur so lange spannend, wie sie diese Einblicke nicht hat. Und deswegen bin ich auch der Meinung, dass Zusammenziehen, wie gesagt, ich gehe den Weg der Männer, die ihren eigenen Weg gehen, aber es gibt ja immer noch Männer, die wollen das irgendwie nochmal versuchen, die glauben daran. Und diesen Männern muss ich wirklich sagen, in dem Moment, wo ihr mit einer Frau zusammenzieht, habt ihr das Ende der Beziehung eingeläutet und eingeleitet. So, die Frage ist jetzt noch, wie lange hält es jetzt noch? 2 Jahre noch? 7 Jahre noch oder 12 Jahre, aber diese Beziehung ist zu Ende, zu 99%. Wenn ihr mit ihr zusammengezogen seid, seid ihr der langweiligste Mann, den sie haben kann. Sie wird den Respekt verlieren, sie wird die Achtung verlieren, sie wird, am Ende seid ihr nicht mal mehr ein Mensch für die. Und das muss man sich bewusst machen. Und wenn man sich das bewusst gemacht hat, auch am Beispiel meines Freundes jetzt ist er für sie wieder interessant, jetzt möchte sie am liebsten wieder mit dem. Und den, für den sie ihren Ex verlassen hat, der ist jetzt schon wieder langweilig für sie, aber er war damals der spannende Adonis. Also, so ist es. So ist es und wie gesagt, das sollte jeder einmal verstehen und über die Natur der Frau und dann schwindet auch ihre manipulative Anziehungsmacht. Also für mich haben die gar nicht mehr. Ich hatte jetzt neulich erst die Situation, bin ich hier mit meinem Väter in die Straße lang gefahren, die Hauptstraße, dann sieht mich auch so eine Frau, wie alt wird die gewesen sein, 30, und dann guckt die mich so an, als hätte das irgendeine Wirkung auf mich, und guckt sie an, und dann habe ich sofort, ich mag das, wenn ich Leute angucke, ich lache so, wieder so, also dieses, so als, ich mag das, das ist so ein Statement, so ich lache dich an, dann interessiert mich nicht, so, weil sie hat keine manipulative Kraft mehr über mich, das funktioniert bei mir nicht mehr, eine 30-Jährige kann mich nicht anziehen. Auch wenn man mal gesehen hat, aber das ist Thema eines anderen Videos, auch wenn man wie ich, was man da alles gesehen hat. Ich habe gesehen, für welche Art Männer sich die Frauen alles aufklappen. Und die sind so weit, auch diese Männer, für die sich diese Frauen aufgeklappt haben, wo ich früher gedacht habe, okay, die Frau hat einen gewissen SMV, die hat eine gewisse Anziehungspower, eine gewisse Anziehungskraft. Und dann habe ich gesehen, für was, verzeiht mir meine Ehrlichkeit, aber für was für Würstchen die sich aufgeklappt hat. Und wenn man das alles gesehen hat, dann ist diese Magie, dieser Zauber, das ist alles weg. Das reizt mich nicht mehr. Das ist halt abgenutzte Ware. Und genauso ist das jetzt, ich will mal mit meinem Auto vergleichen. Aber das ist ja was anderes, ob ich jetzt wenn ich mir jetzt einen Porsche 911er kaufe, ich kriege den jetzt aus erster Hand von einem älteren Herrn, der hat mehr Ölwechsel gekriegt, als er Kilometer auf der Straße gehabt hat, aus einer Garage. Da steht das Ding wie neu aus der Verkaufshalle. Oder ich kriege mir wird so ein Ringtaxi angeboten von der Nordschleife, wo jeder mal für 300 Euro mal seine Runden mitdrehen durfte, der schon 7-mal durchs Kiesbett sich quasi überschlagen hat und mal wieder neu aufgebaut wurde. Und logischerweise hat das nicht den gleichen Stellenwert. Und inzwischen sehe ich ganz klar, was mir die jeweilige Frau anbietet und bieten kann. Und inzwischen bin ich so erwacht, ich sehe die Historie, ich brauche die nur angucken und weiß, was los ist. Ja, Männer, ich denke, diese Message ist klar. Wie gesagt, es ist immer der andere Mann, der interessanter ist. Wenn ihr der Frau die Sicherheit gegeben habt, dass ihr euch an sie gebunden habt, seid ihr der langweiligste Haufen, der neben ihr sitzt. Ja, Männer, ich denke, die Message ist klar. Ich sage danke für eure Aufmerksamkeit. Kommt gut durch den heißen Tag. Trinkt viel Wasser. Lasst mir einen Daumen hoch da für dieses Video. Ich freue mich auf eure Kommentare und auf eure Abos. Und wir sehen uns morgen. Tschüss.